So wird die Geschichte der Atumarunas, der Wikinger, der Hyperboreer von Tiahuanaco, der Templer und auch der Hitleristen des Dritten Reiches zusammengefasst. Dies ist das esoterische Drama der hyperboreischen Arier aller Zeiten und vor den Zeiten. Hier erreicht man die Mitte, die bis jetzt noch nicht vom großen Mysterium enthüllt wurde. So wie es einen Punkt gibt, von dem aus die ganze jüdische Verschwörung auf dieser Erde gelenkt wird, befehligt von dem Herrn der Finsternisse von außen aus, so gibt es auch und mit mehr ontologischer Wirklichkeit ein Zentrum, von dem die Rasse der eingeweihten Arier mit einer bestimmten und weisen Art ausgeleitet wird. Dieser Punkt befindet sich in der Erde, auf ihrer Oberfläche und außerhalb von ihr. Er befand sich am Nordpol, im Baltikum, unter der Antarktis und auch auf dem Stern Venus. Von ihm aus ergingen die Weisungen an die Westgoten zu verschwinden, an die Atumarunas von Tiahuanaco den Krieg zu verlieren, der ihre irdische Zivilisation beenden würde, an die Templer sich nicht zu verteidigen, an die Inkas die hispanischen Eindringlinge nicht zu bekämpfen und an Hitler den großen Weltkrieg zu verlieren, zu kämpfen ohne zu kapitulieren. Die sichtbaren und exoterischen Führer wurden alle geopfert, die Westgoten, die Wikinger von Tiahuanaco, der Bastard Atahualpa, der sichtbare große Meister der Templer und auch diejenigen des exoterischen Hitlerismus von gestern und von heute. Sie wurden über alle Länder des Universums verstreut. Die Atumarunas-Krieger gelangten bis Mata Kiterani, nach Tepiro de Huenua und nach Rapa Nui. Danach hat sie die große Verschwörung dort erreicht, das königliche und priesterliche Geschlecht der Langohren der Osterinseln zerstörend. Sie brachten sie als Gefangene und Sklaven in die Minen von Peru, wo sie umkamen. Es waren die einzigen, die die Rongo Rongo, die sprechenden Täfelchen der Insel, hätten entziffern können. Sie waren die Kohau Rongo Rongo, und auf diesen Tafeln steht möglicherweise die geheime Geschichte der damaligen Welt. Jedoch die eingeweihten Leiter, die atumarunischen Königspriester, die unsichtbaren und esoterischen großen Meister der Templer, die es geschafft hatten, sich zu verwandeln und über die dunkle Herkunft des Ordens hinwegzusetzen, ebenso wie die esoterischen Hitleristen, wurden in der geheimen Zufluchtsstätte der inneren Erde angenommen und fanden die Eingänge. Somit ist der Führer in sein uneinnehmbares Paradies eingetreten. Ich kann auch mit einem Bericht über eine persönliche Erfahrung beitragen, die den Ungläubigen sehr seltsam erscheinen mag, die unmittelbar mit dem hier Beschriebenen in Verbindung steht. Es ist schon viele Jahre her, dass ich im Grenzgebiet zwischen Deutschland und dem, was heute wieder Österreich ist, unterwegs war. Ich verirrte mich und gelangte genau an den Ort, den ich vermeiden wollte, Berchtesgaden. Meinen ersten Besuch oder Pilgerung dorthin hatte ich gemacht, als ich noch sehr jung war, wenige Jahre nach dem Ende des Krieges 1951, wobei ich zwischen den Ruinen und verbrannten Mauern von Hitlers Berghof umherschlenderte, der noch nicht ganz von Eisenhower, von dessen Generalquartier in Nürnberg aus gesprengt worden war. Damals hatte man mir nicht gestattet, bis zum heiligen Gipfel des Kehlsteinhauses, der steilen Zuflucht der Gralsburg, aufzusteigen. Ich habe dies später sehr oft nachholen können. Doch jetzt wünschte ich es nicht, denn es tut immer sehr weh, Zeuge der bewussten und absichtlichen jüdischen Entweihung zu sein, die man an diesem magischen und heiligen Ort immer wieder erleben muss, indem er heute in einen Gasthof verwandelt ist, in welchem beleibte Deutsche und Touristen Würstchen essen und Bier trinken. Man hat dort ein riesiges Kreuz des jüdischen Christentums als Teufelsaustreiber gegen das polare Hakenkreuz Swastika aufgestellt. Ohne zu wollen, befand ich mich nun wieder hier. Es war ein wunderschöner und klarer Nachmittag im September. Ich hatte erst kürzlich meinen Geburtstag mit Wanderungen über die Gipfel gefeiert, der Aufstieg zur erhöhten Zuflucht des Führers, die dem Kastell in Ruinen der Karthager von Montsegur so ähnelt, war wegen der fortgeschrittenen Stunde geschlossen. Ich setzte mich also auf einen Felsen, um die Ruinen in dem reinen Licht der Höhen, das langsam abnahm, zu betrachten. Plötzlich fühlte ich ganz klar, wie eine Verbindung mit dem weit entfernten Tibet mit seinen geheimen Eingängen zu Agartha zustande kam. Zweifellos, hier lag ein räumliches Doppelbefinden vor, eine Öffnung, die dem unmittelbaren Kontakt möglich machte, ein Fenster, das von Hitler und seinen esoterischen Leitern benutzt worden sein könnte. Deswegen wird er diesen magischen Punkt der Erde für seine geistige Zuflucht, für seine Meditationen in den Höhen und das Durchstreifen der Eichen- und Kiefernwälder gewählt haben. Hier wird er seine bedeutenden Entscheidungen getroffen haben, der Stimme gehorchend, die er in dem Gedächtnis seines Blutes hörte. An jenem schon so weit zurückliegenden Nachmittag fühlte ich außerdem, dass die Verbindung in der verborgenen, geheiligten Geographie nicht nur mit dem Tibet der hyperboreischen Dropas, mit Montségur in den Pyrenäen bestand, sondern auch mit einem viel weiter entfernten Punkt im Süden der Welt, wo ich herstamme. Dies hatte ich bereits während meiner Reise in die Antarktis im Jahre 1947 entdeckt, 2 Jahre nach Beendigung des Großen Krieges. Ich gedachte, jene Nacht dort zu bleiben und begab mich zum Gasthaus auf der Suche nach einer Unterkunft. Es war das ehemalige Quartier der SS, doch alle Räume waren bereits vergeben. Also ging ich zu der Stelle, die ich vor vielen Jahren zum ersten Mal besucht hatte, dorthin, wo sich Hitlers Berghof befand. Wie sehr ich auch suchte, ich konnte die Stelle nicht finden, an der er sich einst befand. Der Wald hatte die Trümmer bedeckt. Ich sah dort einen jungen Mann in kurzen Lederhosen und ging auf ihn zu, um ihn danach zu fragen. Da zeigte er mir die Stelle zwischen den Bäumen, wohin ich mich dann wandte und über Äste und Zweige bis zu dem Platz emporstieg. Dort gab es aber nichts, nur einige Steine. Trotz der schon verflossenen Jahre waren noch Asche und Reste des Brandes zu sehen, der die Reliquie verzehrt hatte. Es bewegte sich sodann etwas zwischen dem Gebüsch und ein Schatten trat aus den Bäumen hervor. Er kam auf mich zu und ich stellte fest, dass es sich um denselben Mann handelte, mit dem ich vor einem Augenblick gesprochen hatte. Er war auf der anderen Seite des Hügels aufgestiegen und näherte sich, um sich mir anzuschließen. Er begann zu reden und erklärte, er sei von Hamburg gekommen, um die Ruinen zu sehen. Er hatte den Eingang zu den unterirdischen Räumen gefunden und war länger als vorhergesehen an jenem Ort geblieben, um ihn den Besuchern, die aus Österreich da waren, zu zeigen. Er bot mir an, auch mir den Eingang zu zeigen. Ich nahm an, obwohl ich nicht die leiseste Ahnung hatte, mit wem ich es zu tun hatte. Da es schon dunkel war, sagte er dann, er wolle zu seinem Wagen gehen und 2 Taschenlampen holen. Ich solle dort auf ihn warten. Ich habe mehr als eine Viertelstunde gewartet, dann erschien er mit 2 Lampen und wir begannen über ein abschüssiges Gelände bis zu einem Flüsschen hinabzusteigen. Plötzlich befanden wir uns einer enormen eisernen Tür gegenüber. Mit Gewalt öffnete er sie. Es drang Wasser ein durch einen langen Gang, der sich in den Berg geformt hatte. Wir begannen den Marsch durch diesen Gang. Alle Augenblicke blieb er stehen, um mich auf irgendetwas aufmerksam zu machen. Hier, sagte er, befanden sich die Wachen hinter dieser Mauernische. Ohne gesehen zu werden, konnten sie jeden ungelegenen Besucher beobachten. Sie hatten Gewehre mit einem gebogenen Lauf, mit denen sie um die Ecke schießen konnten, ohne sich ihrem Ziel zuwenden zu müssen. Bald gelangten wir an das Ende des Ganges, der mit einer Mauer aus Mörtel geschlossen worden war, zugebaut von den Amerikanern. Hinter dieser Mauer befanden sich die unterirdischen Räume von Hitler und Eva Braun sowie die seiner nächsten Mitarbeiter. »Es ist jetzt nicht möglich, hineinzugehen, man hat es verboten«, erklärte mir mein Begleiter. »Einst führte eine Marmortreppe zum Eingang und vom Berghof hinunter. Die Räume waren reich mit Teppichen ausgestattet«, sagte er. »Haben Sie das Haus auf dem Gipfel gesehen?« Ich antwortete zustimmend, zur gleichen Zeit jene andere große Eisentür erinnernd, die aus dem rohen Felsen gehauen worden war, und den Korridor, der zum Aufzug führte, mit dem man direkt bis zum Zentrum der steinernen Zufluchtsstätte auf dem steilen Gipfel fahren konnte. Man hat dort den Eindruck, durch das Innere eines Ganges der großen Pyramide zu gehen. Von den hohen großen Fenstern aus bewundert man die Bergkette der Alpen, die fernen Täler von Salzburg und den Königssee. Dort war es, wo mein Meister Hitler gesehen hatte, wie er die Landschaft durch ein Fernglas bewunderte. Er sagte zu ihm: »Wanderer, setze deinen Weg fort.« Unser nächtliches Abenteuer war an dieser Mauer, die uns den Weg versperrte, beendet. Es waren die Jahre, in denen ich noch immer in Europa forschte. Zusammen begaben wir uns hinunter zur Hauptstraße. Als ich mich verabschiedete, streckte ich meinen Arm aus und sagte: »Heil Hitler!« Und er antwortete auch mit gestrecktem Arm: »Sieg Heil!« Ich habe nie erfahren, wer jener junge Deutsche aus Hamburg war, noch was aus ihm geworden sein mag. Ich hatte ihm erklärt, ich sei Chilene, was ihn sicherlich erstaunt haben muss. Nun erinnere ich mich wieder an ihn.